Nicht nur in Polen, auch zu NS-Verbrechen in der Ukraine, in Italien oder Frankreich wird also nach wie vor ermittelt. Andrea Erkenbrecher ist Historikerin, lebt in Frankreich, arbeitet zurzeit an ihrer Dissertation über das Massaker von Oradour. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 7 namentlich bekannte Mitglieder des SS-Panzerbataillons der Führer. Es geht um die Ermordung von mindestens 642 Einwohnern in Oradour am 10. Juni 1944. Frau Erkenbrecher, was ist damals in Oradour geschehen? Ja, wenn wir es erstmal abstrakt formulieren wollen würden, würde ich Ihnen sagen, Oradour war das größte Massaker, das die Deutschen während des Zweiten Weltkrieges an der Westfront begangen haben. Und wenn wir uns das konkret angucken, dann heißt es, dass an diesem 10. Juni 1944 eine etwa 150 Mann starke Einheit der SS-Division des Reich diesen Ort, dieses Dorf erreichte, das auf Umstellte die Bewohner und die Menschen, die sich in der Nähe befanden, zusammentrieben und sie in den nächsten 3 Stunden allesamt töteten. Das heißt auch, dass man die Frauen und die Kinder in die Kirche getrieben hat. Die Männer hat man in kleine Gruppen geteilt, sie in verschiedene Gebäude gebracht und dort erschossen. Die Frauen haben so lange in der Kirche warten müssen und sind dann dort massakriert worden. Man hat Granaten in die Kirche geworfen, man hat mit Maschinengewehren auf die Frauen und Kinder geschossen und dann hat man die Kirche in Brand gesteckt. Und wir wissen heute, dass ein Teil dieser Frauen und Kinder, aber auch der Männer bei lebendigem Leibe verbrannt sind. Wie kann es sein, dass 71 Jahre nach Kriegsende ein solches schreckliches Verbrechen noch nicht gesühnt wurde? Ja, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Es gab einen Prozess in Frankreich 1953 in Bordeaux, da kam es zu Urteilen, aber dort kam es auch zu einer Amnestie, weil unter den Verurteilten waren zwangsrekrutierte Franzosen gewesen, die sind in der Folge amnestiert worden. Und es gab in der DDR einen Prozess 1983, da ist der ehemalige Zugführer Heinz Barth zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber es stimmt, in der Bundesrepublik ist es nie zu einem Prozess gekommen und damit natürlich auch zu keiner Verurteilung. Die Ermittlungen werden aber weitergeführt und Sie waren mit Ermittlern aus Nordrhein-Westfalen dort in Oradour. Was haben Sie da gemacht? Also ich habe die Ermittler und auch Staatsanwalt Andreas Brendel nach Frankreich begleitet in meiner Rolle als Sachverständige, Historikerin. Und vielleicht könnte man das so zusammenfassen, dass ich sie mit meinem Wissen unterstützt habe. Ganz konkret heißt das, dass ich natürlich den Ort gut kannte. Ich kannte die Archivlage, ich kannte Überlebende, die dann als Zeugen vernommen worden sind. Und das hat den Ermittlern natürlich vor Ort geholfen, weil ich eben wusste, okay, wo in den Archiven liegt was, wen muss man wofür kontaktieren. Bei der Tatortbesichtigung wussten die einfach, okay, ich kannte den Ort sehr gut, die Ruinen sehr gut und hatte einfach über die langen Jahre, die ich mich damit beschäftigt habe, einiges an Wissen so akkumuliert. Und da konnten die einfach dann sich ein bisschen manchmal darauf verlassen, dass wenn sie vielleicht was nicht so richtig einordnen konnten, ad hoc, dass ich das konnte. Wenn Sie dort sind, mit Ermittlern aus Deutschland, wie reagieren die Menschen in Oradour darauf? Da leben ja auch Menschen. Es gibt dort diese Gedenkstätte, aber es leben ja auch noch Menschen dort. Was sagen die, wenn so viele Jahre nach dem Krieg Deutsche dorthin kommen, um doch nochmal wieder Ermittlungen aufzunehmen? Also es war so, dass am Anfang schon mal so 1-2 Stimmen laut wurden, die sagten, ob das nicht vielleicht alte Traumata wiederbelebt. Da war schon ein bisschen Zweifel da. Aber unterm Strich muss ich sagen, dass darüber hinaus keinerlei negativen Reaktionen mir bekannt geworden sind. Im Gegenteil, ich habe sehr viel positive Rückmeldungen erfahren. Und ich glaube, sagen zu können, dass die Ermittler sehr viel richtig gemacht haben vor Ort. Und ich finde bis heute noch sehr bewegend, dass mich mal der Neffe einer Zeugin rief, die verhört worden war und sagte, die wollte eigentlich mit Deutschland nie was zu tun haben. Und nach der Vernehmung kam sie und sagte, weißt du, die haben mich jetzt mit Deutschland versöhnt. Das ist natürlich außergewöhnlich, aber... Was haben die Ermittler richtig gemacht? Dass sie die Leute vor Ort eingebunden haben. Und das ist bei den vorherigen Prozessen und Ermittlungen nicht so gewesen. Dass man wirklich vor Ort gefahren ist und gesagt hat, wir gucken uns den Tatort an und wir nehmen die Überlebenden und Hinterbliebenen, wir nehmen die ernst. Herr Brendel hat das auch gerade gesagt, es geht denen auch darum, dass sie erzählen können. Und in dem Moment, in dem sie als Zeugen vernommen werden, wird das, was Sie erlebt haben, was Sie zu sagen haben, das bekommt eine Wichtigkeit. Ist das, was Sie im Zusammenhang mit Oradour erleben und auch mit den Ermittlungen, die ja wirklich sehr, sehr lange dauern, auch das haben wir ja schon beschrieben bekommen, auch von Ihnen, ist das typisch für den Umgang mit Nazi-Verbrechen in Deutschland nach dem Krieg? Hat man zu lange überhaupt gewartet, Ermittlungen aufzunehmen? Das ist ganz schwer pauschal zu erklären oder zu beantworten, weil man natürlich sehen muss, dass die Vielfältigkeit der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen enorm ist und je nach Verbrechen ist unterschiedlich viel oder wenig ermittelt worden oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber was man schon sieht, ist, dass man im Fall von Oradour sieht, da sieht man, dass im konkreten Fall sich auch Sachen spiegeln, die allgemein für die Verfolgung von NS-Verbrechen gegolten haben, das schon. In Bezug auf die Verbrechen in Oradour, da hat das Landgericht Köln 2014 die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen einen früheren SS-Mann abgelehnt. Weshalb? Das kann ich Ihnen nicht weiter erklären als das, was in der Presse auch stand. Da habe ich ansonsten eine Schweigepflicht. Aber man sah einfach die Beweislage als nicht ausreichend an und nicht ausreichend dahingehend, dass ein Verfahren nur eröffnet werden darf, ein Hauptverfahren, wenn das Gericht die Möglichkeit sieht, dass der Angeklagte tatsächlich verurteilt wird. Und das sah das Gericht nicht so. Das ist aber ein schwieriger Passus. Also ich verstehe ja die Schweigepflicht, aber wenn man schon einen Tatverdächtigen hat, dann muss man doch zumindest weiter ermitteln und auch bei diesem Tatverdächtigen dranbleiben, oder? Ja, da fragen Sie mich als Historikerin und da muss ich tatsächlich sagen, das ist jetzt wirklich die juristische Domäne und da würde ich jetzt mal dem Gericht auch nicht widersprechen wollen. Das ist ganz sicher nicht meine Rolle. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich mich sehr nachdenklich gemacht hat, was einer der Überlebenden daraufhin gesagt hat zu mir. Er sagte, weißt du, es ist vielleicht besser, es kommt zu keinem Verfahren, zu keinem Hauptverfahren, bevor es ein Prozess wird, der uns wieder enttäuscht. Denn die wussten natürlich, die hatten ja Akteneinsicht als Nebenkläger, dass die Beschuldigten oft alles abstreiten. Und das ist für die Überlebenden sehr, sehr frustrierend. Gilt der Satz, solange die Täter noch leben, wird auch gegen sie ermittelt? Das gilt juristisch, solange Mord nicht verjährt und solange man versucht nachzuweisen oder zu untersuchen, ob es sich um einen Mord oder um Beihilfe von Mord handelt, solange gilt das sicher, ja. Und für die Opfer und die Nachkommen der Opfer ist es auch entscheidend und wichtig. Ich glaube, dass es darum sehr viel mehr geht als um das Juristische. Ich glaube, dass es da auch viel um Wissen geht und dass natürlich die Hinterbliebenen und Überlebenden durch solche Prozesse auch Wissen nochmal sich aneignen. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil wenn Sie im Fall Oradour sehen, es sind ja viele Fragen offen geblieben und Ermittlungsverfahren generieren im besten Falle Antworten. Und ich würde das gerne vielleicht abschließend nochmal an einem Beispiel erklären. Wir haben eine Zeugin vernommen, die sagte ja, ihre Brüder seien umgekommen, die konnte man nicht identifizieren. Und sie hätte ihr ganzes Leben lang, also 70 Jahre, mit der Frage gelebt, ob man die vielleicht nach Deutschland zum Arbeitsdienst deportiert hätte. Und da stand sie jetzt und sagte, können Sie mir nach all den Jahren sagen, ob das stimmt? Und sie sagte, manchmal gehe ich durch die Stadt und sehe Männer in dem Alter und denke mir, es könnte mein Bruder sein und der erkennt mich nicht. Und dann können wir sagen, wir wissen heute, die sind nicht deportiert worden. Und das ist auf dem Weg zur Heilung und zum Frieden machen, vielleicht ein Stück weit mit dem, was passiert ist, von großer Wichtigkeit. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.